Hallo meine lieben Freunde, wir machen weiter bei Teil 2 unserer Serie von Fürbitte 9 Punkt. Und zwar, hier ist mal die Aussage, mit der wir ja den letzten Teil beendet haben. Dass im alten Bund haben wir keine Basis für Fürbitte. Es wird aber immer wieder genommen. Und ich kann mich erinnern, das erste Mal, oh die liebe Zeit, wie lange ist das her? Mehr als 20 Jahren, als Debbie und ich, in 2001 war es, ja genau, doch, mehr als 22 Jahren. Im Jahr 2001, da haben Debbie und ich genau über diesen Vers geredet, dass er absolut keine Anwendung hat für uns Christen. Und ich möchte hier etwas dazu sagen. Das ist keine Anklage oder kein Angriff gegen irgendeinen Lehrer, Leiter, Pastor, der diesen Vers ständig verwendet hat. Ich habe es ja auch gemacht. Ich habe gelehrt über diesen Vers. Ich habe diesen Vers als Basis genommen, Menschen zu motivieren, zu animieren, zu beten. Habe ich gemacht. Von dem her, ich möchte klipp und klarstellen, das hier ist keine Anschuldigung, keine Anklage, kein Angriff auf niemanden. Es ist einfach zu zeigen, wie ich heute die Dinge eben anders sehe und verstehe. Genauso Leute, immer wieder fragen sie mich über den Zehnten. Und wenn ich sage, dass nach vielen, vielen Studieren und Durchgraben der Bibel von Anfang bis Ende ich ganz klar zur Erkenntnis gekommen bin, dass der Zehnte absolut keine Basis hat im Leben eines Christen heute, dann denken die Leute immer, ich greife die an, die den Zehnten predigen. Dann sage ich den Leuten, um Himmels Willen, ich greife niemanden an, ich habe das selbst gepredigt. Ich habe gelehrt den Zehnten von totaler Überzeugung her. Ja, und von dem her, ich möchte, dass ihr alle bitte versteht, wir greifen niemanden an, sondern das ist eben so, wie wir die Sachen, wie ich, Rainer, die Sachen heute sehe. Habe sie früher nicht so gesehen. Aber ich kann mich erinnern, im 2001, da hat Debbie und ich darüber geredet, plötzlich gingen uns irgendwie die Augen auf, Moment mal, das passt ja gar nicht. Und jetzt werde ich euch etwas sagen, was wichtig ist und warum dieser Vers nicht passen kann. Erstens, es ist im alten Bund geschrieben und wir leben in einem anderen Bund, im neuen Bund mit anderen, sage ich mal so, Spielregeln. Aber das Zweite, was wichtig ist zu verstehen, und das weiß eigentlich, sollte eigentlich jeder Christ wissen, dass du kannst nichts aus der Bibel herausnehmen, aus dem Kontext und dann eine Doktrin, eine Lehre darauf aufbauen. Wenn ich das sage, möchte ich hier betonen, und das lehre ich auf unserer Schule, ich möchte Folgendes sagen, der Heilige Geist kann alles aus dem Kontext nehmen. Er ist ja der Autor der Bibel. Wir können es nicht, er kann es. Und hier ist oft sehr viel schiefgegangen. Achte auf den Kontext. Also achte auf den Kontext, achte auf den Zusammenhang. Und warum ist hier so viel schiefgegangen? Da gibt es viele Bibelverse, die im Lesen der Bibel, im Studieren der Bibel, im Meditieren über die Bibel, die der Geist Gottes nahm, aus dem Kontext heraus und gab mir ein Wort, eine Verheißung, macht es lebendig in meinem Herzen. Ich habe die ergriffen und ich habe die dann auch erlebt. Und was geschieht Folgendes? Man erzählt eben das, was man mit dem Herrn erlebt hat. Und dann kommen die anderen und bauen eine ganze Doktrin darauf aus. Die nehmen genau den gleichen Bibelvers, die sagen, der Bibelvers bedeutet das und dann wirst du das erleben, wenn du ihn glaubst und wenn du ihn anwendest. Aber was sie nicht verstanden haben, ist, wenn der Geist Gottes irgendwas aus dem Kontext nimmt und zu mir darüber redet, dann ist das mein Leben mit Jesus, mit dem Herrn, mein Leben mit dem Geist Gottes und er darf das. Er kann mir persönlich etwas geben. Aber Doktrin und Lehre können wir darauf keine aufbauen. Und das ist für mich sehr wichtig. Und was ihm hier geschehen ist, mit diesem Vers, er wurde aus dem Kontext herausgenommen und es wurde eine Lehre aufgebaut über die Fürbitte unter uns Christen. Schauen wir uns mal den Kontext an, okay? Um den Kontext zu sehen, dann müssen wir Folgendes tun. Wir müssen bereits von Vers 11 weglesen. Also 2. Chronike 7, Vers 11. 2. Chronike 7, Vers 11. 2. Chronike 7, Vers 11. Seht ihr, ich bin kein Schönschreiber. So könnt ihr lernen, mich bedingungslos zu lieben, mir zu vergeben, mich zu achten, auch wenn ich nicht schöne, perfekte Schrift habe, da müsste ich meine liebe Debbie hierher bringen, die schreibt sehr schön. Was sagt uns die Bibel hier? Und so vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs. Und alles, was Salomo im Sinn gehabt hatte, im Haus des Herrn und in seinem Haus zu machen, das war ihm gelungen. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet gehört und mir diesen Ort zur Opferstätte ausgewählt. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und dann geht's weiter mit Vers 14, und mein Volk, über den mein Name ausgerufen wird, sich demutigt und so weiter und so fort. Also hier, von Vers 11 bis Vers 13, da sehen wir etwas ganz Interessantes. Und das ist der Kontext. Das Erste, was wir hier sehen, worauf wir achten müssen, ist Folgendes. Nämlich, das ist nichts geschrieben für Christen. Es war was? Schau her. Hier ist das Erste. Ich nenne es mal A, okay? A, es war für das Volk Israel. Gott hat das zu niemand anderem gesagt als zum Volk Israel. Gott hat nicht gesagt, das ist eine generelle Aussage für alle, die irgendwann einmal Teil sein werden meines Volkes. Und warum ist das so wichtig, dass er das zum Volk Israel ganz speziell gesagt hat? Nämlich, wenn er eine ganz spezielle Aussage zu einem Volk unter einem bestimmten Bund gesagt hat, dann kann das nicht jemand anwenden, der unter einem anderen Bund lebt. Der Kontext dieser Aussage ist nämlich folgendes. Er hat ein Haus Gottes gebaut, das, wie die Bibel uns eben gesagt hat, wie wir gelesen haben, Gott sich auserwählt hat, es wortwörtlich, buchstäblich sagt er in der Schlacht der Bibel, und ich habe dein Gebet erhört und mit diesem Ort zur Opferstelle auserwählt. Also es war ein spezieller Ort, ein spezieller Platz, ein spezielles Haus und zu einem speziellen Volk wurde das gesagt. Da wir nicht Teil sind des Volkes Israel, können wir nicht einfach diese Aussage für uns annehmen. Wenn das so sein würde, dann müsstest du jede andere Aussage, die Gott auch speziell dem Volk Israel Anleitung gegeben hat, auch für dich anwenden können. Können wir Dinge lernen? Natürlich, der 1. Korinther 10 sagt uns, Dinge wurden niedergeschrieben, dass wir davon lernen sollen. Natürlich können wir lernen. Aber wir können nicht eine Doktrin der Fürbitte aufbauen auf etwas, was Gott ganz speziell zu einem bestimmten Volk gesagt hat und er gesagt hat, so wird er dann damit ihnen umgehen. Das ist das Erste. Das Zweite, was hier wichtig ist, was wir im Kontext sehen, ist folgendes. Ich nenne das mal B. Es war verknüpft mit dem alten Bund. Und warum ist das so wichtig? Das ist ganz besonders wichtig. Das war so klipp und klar im Zusammenhang des alten Bundes. Warum? Schau her, wenn du diesen Vers jetzt für uns Christen im neuen Bund nimmst, wenn dein Volk sich demütigt und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann wirst du vom Himmel hören und dein Land heilen. Jetzt nimm du den Kontext. Was ist der Kontext? Ich habe dein Gebet gehört und mir diesen Ort, das ist mal das Erste, und mir diesen Ort zur Opferstelle auserwählt. Ort, Opferstelle. Ist das schon interessant? Wir nehmen Vers 14. Vers 14 sagen wir ja. Vers 11 sagen wir nein. Wie kann ich einen Teil des Kontextes verneinen und einen Teil des Kontextes bejahen? Das heißt, wenn du sagst, das Gebet gilt für uns, dann muss für dich auch gelten, dass du zum Tempel gehen musst und Opfer bringen musst. Denn Gott spricht in einem speziellen Zusammenhang diesen Ort, dieses Haus, das du mir gebaut hast, Salomon, das habe ich mir auserwählt zur Opferstelle. Also ihr pilgert hierher, bringt hier eure Opfer. Und dann das Dritte, was er noch sagt, ist Folgendes, ganz, ganz interessant. Wenn die Bibel, wenn ich hier aufgeschrieben habe, es ist direkt verknüpft mit dem alten Bund. Schau, was Gott hier sagt. Gott sagt, wenn ich den Himmel verschließe, Gott verschließt schaffe es 2S, keine Ahnung, schreibe schon lange nicht mehr Deutsch, ich mache einmal 2S. Wenn das falsch ist, bitte verzeiht mir. Gott verschließt den Himmel. Hier ist ja keine deutsche Rechtschreibübung, sondern ich möchte euch über Fürbitte lehren. Ich habe mir diesen Ort zur Opferstelle erwägt, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen oder wenn ich eine Pest unter mein Volk schicke und genau dann geht es weiter. Die nächste Aussage ist Vers 14. Das heißt, Gott sagt buchstäblich in einem und demselben Zusammenhang, ich mache das ganze Chaos, denn das ist ja Teil des alten Bundes. Und wenn ich das ganze Chaos verursache und ihr dann zu diesem Ort kommt, euch demütigt, euch umkehrt von euren bösen Wegen, dann werde ich das Chaos wieder beseitigen, ich werde euer Land heilen. Was ist die logische Schlussfolgerung? Die ganz simple logische Schlussfolgerung, die wäre, wenn wir glauben, dass Vers 14 für uns gilt, dann muss auch Vers 11, Vers 12 und Vers 13 für uns gehen. Wenden wir es jetzt einmal auf den Coronavirus, auf die Pandemie. Wenn wir Vers 14 sagen, wenn wir alle beten, dann wird sich das Land wieder heilen, es wird hergestellt werden, Gott wird die Pandemie stoppen, dann müssen wir zumindest fair genug sein und sagen, dann war auch Gott der Verursacher der Pandemie. Denn in Vers 14 geht es darum, dass Gott derjenige war, der da das Volk sich nicht gehalten hat an die Gesetze des alten Bundes, hat Gott dann genau das kommen lassen, was er gesagt hat, das kommen wird, die Flüche, die Pest und so weiter und so fort. Und jetzt müsste das Volk reagieren auf Gott, damit Gott dann auf sie wieder reagiert. Das heißt, die logische Schlussfolgerung ist, jeder, der sagt, 2. Chronik 7, Vers 14 ist anzuwenden gegen die Pandemie, gegen Chaos, gegen das ganze Problem, die ganzen Probleme, die wir in unseren Ländern haben, dann wird Gott Erweckung schicken. Jeder dieser Leute muss zumindest fair genug sein und sagen, dann müssen wir auch sagen, dass das Chaos, gegen das wir beten und uns demütigen und seinen Namen anrufen, das Chaos wurde direkt von Gott verursacht, da das Volk im Ungehorsam lebte. Und dann haben wir ein großes Problem. Plötzlich ist Gott der Böse, ist Gott der Verursacher, ist Gott, der seinen Bund gebrochen hat, ist Gott ein anderer Gott. Warum? War der Gott böse im alten Bund? Nein, aber Gott hat im alten Bund klipp und klar aufgestellt die Regeln. Ihr handelt so, dann geschieht das. Ihr handelt so, dann geschieht das. Und im neuen Bund hat Gott die Regeln klipp und klar aufgestellt. In Jesus Christus seid ihr gesegnet. So simpel ist das. Alles wurde durch Jesus Christus gelöst. Der Fluch wurde genommen durch Jesus Christus. Das Chaos wurde genommen durch Jesus Christus. Und daher, ich kann nicht sagen, beten wir gegen die Pandemie, 2. Chronik 7, Vers 14, ohne zu sagen, aber Gott ist derjenige, der auch die Pandemie verursacht hat. Und noch etwas. Es ging ja nicht nur um den alten Bund, es ging um einen speziellen Ort, um ein spezielles Land, um ein spezielles Volk. Das Volk Israel, das Land der Israeliten und das Chaos, das gekommen war, wenn sie sich geweigert haben, im Bund Gottes zu wandeln. Seht ihr, wie eigentlich wenig dieser Vers wirklich Sinn ergibt. Und unser zweiter Teil ist beendet. Die Zeit läuft zu schnell. Ich will nicht ewig lange Videos machen. Wir machen beim dritten Mal weiter. Danke, bis bald. Hallo meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge? Ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird? Dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche zwei ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es